Zu Ehren der TVJK Fußball 11, die nach ihrem Triumph beim FIFA Frauen World Cup unter 20 2016 in die Heimat zurückkehrte, gab das staatliche Sportkomitee am 7. Dezember im Restaurant Ongnu in Pyongyang ein Bankett. Daran nahmen die Funktionäre des zuständigen Bereiches und die Fußballweltmeisterinnen, die Trainer und ihre Familien teil.